Ay, ay, ay. Limo, a boo-boo. Oh, eh. Ay, ay, ay. Wenn es um Reimtechnik geht, hab ich den Jackpot gezählt. Nimo, mein Brat, ich flipp zum Takt, ich sag dir, das war mein Weg. Von Flow zu Flow, abo, abo, inni, mini, mini, mo, mein Bro, also du bist K.O., so get dead, low, O-L-A-K-A, Pharao. Tanz zu Ascha, kleiner Homo, ich bin Pablo, kleiner Froscho, Narco, oh-oh, war zu Loco, Bunker, Tonnen in dein Polo. Was für Dreams, was für Dreams, rock den Flow, ja, hätte ich nie gedacht, denn dank C und A bin ich seitdem auf der Jagd. Greife zum Paper, greife zum Paper, greife zum Paper und baue mir dann zwei. Kiff Fassungs gerne, ich rauche allein, vertrau mir. Mein Blatt, lass den Rauch in dich rein. Ich will nicht zurück, ich will nicht zurück. Lass mich die Straße genießen. Puste den Rauch aus meinem Fenster. Durch diese Wolke kannst du nicht schießen. Nur aus Prinzip ist die hart aggressiv. Chef bist du erst, wenn Opel dich sieht. Solange du ziehst, ist die Lage stone. Erreicht dein Ziel, let the good times roll. Spring zu Tag zurück, lad nach Schieß. Lad nach Schieß. Spring zu Tag zurück, lad nach Schieß. Lad nach Schieß. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gib ihm durch, Habibi. Ich hab gehört, du rauchst nur Kraut. Lach die Kalasch. Und die Rapper, die du pumpst, sind out. Keine CDs verkauft. Aber reiß in mir Maul so weit auf. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gib ihm durch, Habibi. Ich hab gehört, du rauchst nur Kraut. Lach die Kalasch. Und die Rapper, die du pumpst, sind out. Keine CDs verkauft. Aber reiß in mir Maul so weit auf. Fick deine Reimtechnik. Immer der gleiche Mist. Ein Nightcheck, yeah. Ich zeige dir, wo diese Reise beginnt. Sky is the limit, Habibi, macht Sinn. Einige Bitches wollten mich deine im Weg legen, hat aber leider nicht geklappt. Ich hatte Glück gehabt und hab unterschrieben, mal ideal. Good enough, Maui. Hat meine Stadt mich nur einmal erwähnt, falls sie dachte. Im Hofgang hab ich schon bitter gerappt zwischen Maimon und Spanaken, Spionen, hey. Dreh, dreh, dreh, dreh, tief, tief, tief, schmiert. Sogar deine hatte ich mehr Haze als du. Bisher geh mir aus dem Weg. Aber ja, lang gewartet, um alles zu nehmen. Keine Party für Videodrehs, war lieber mit, du dich auf Jackie und Haze. Schreib dir meine Parts unterwegs, frag Ortag, Digi, Akku, der holt Paper. Heute 4K-Qualität, Idealfilmsache. Beats von S und DT, Remix von Lex Bachke. Wenn es um Reimtechnik geht, hab ich kein Stuttgart gefickt. Denn dann ist man wieder nachher. Geh mal blasen, du Rucksackgesicht. Spring zum Tag zurück, Data schieß. Data schieß. Spring zum Tag zurück, Data schieß. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gib ihm durch, Habibi. Ich hab gehört, du rauchst nur Kraut. Lach die Kalasch. Und die Rapper, die du pumpst, sind out. Keine CDs verkauft. Aber reiß in mir Maul so weit auf. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gib ihm durch, Habibi. Ich hab gehört, du rauchst nur Kraut. Lach die Kalasch. Und die Rapper, die du pumpst, sind out. Keine CDs verkauft. Aber reiß in mir Maul so weit auf, Diggi.